Der Mythos und Phyllis aus Fabeln und Erzählungen von Christian Füchtigott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Mythos und Phyllis. Der Mythos war schon lange Zeit der jungen Phyllis nachgegangen, noch konnte seine Zärtlichkeit nicht einen Kuss von ihr erlangen. Er bat, er gab sich alle Mühe, doch seine Spröde hört ihn nie. Er sprach, zwei Bänder geb ich dir, auch soll kein Warten mich verdrüßen, versprich nur, schöne Phyllis mir, mich diesen Sommer noch zu küssen. Sie sieht sie an, er hofft sein Glück, sie lobt sie und gibt sie zurück. Er bot ein Lamm, noch zwei darauf, dann zehn, dann alle seine Herden, so viel, dies ist ein teurer Kauf, nun wird sie doch gewonnen werden. Doch nichts nahm unsere Phyllis ein, mit finstrer Stirne sprach sie nein. Wie, rief Damötas ganz erhitzt, so willst du ewig widerstreben? Gut, ich verbiete dir anitzt, mir jemals einen Kuss zu geben. Oh, rief sie, fürchte nichts von mir, ich bin dir ewig gut dafür. Die Spröde lacht, der Schäfer geht, schleicht ungeküsst zu seinen Schafen. Am andern Morgen war Demöt bei seinen Herden eingeschlafen. Er schlief und im Vorübergehen blieb Phyllis bei dem Schäfer stehen. Wie rot, spricht Phyllis, ist sein Mund, bald dürft ich mich zu was entschließen. O täte nicht sein böser Hund, ich müsste diesen Schäfer küssen. Sie geht, doch da sie gehen will, so steht sie vor Verlangen still. Sie sieht sich dreimal schüchtern um und sucht die Zeugen, die sie scheute. Sie macht den Hund mit Streicheln stumm und lockt ihn freundlich auf die Seite. Sie sinnt, bis daß sie ganz verzagt sich noch zween Schritte näher wagt. Hier steht nunmehr das gute Kind, allein sie kann sich nicht entschließen. Doch nein, jetzt bückt sie sich geschwind und wagt's, dem Möten sanft zu küssen. Sie gibt ihm drauf noch einen Blick und kehrt nach ihrer Flur zurück. Wie süße muß ein Kuss nicht sein, denn Phyllis kommt noch einmal wieder, scheint minder sich als erst zu scheuen und lässt sich bei dem Schläfer nieder. Sie küsst und nimmt sich nicht in Acht, sie küsst ihn und Demöt erwacht. Oh, fing Damöt halb schlafend an, mißgönnst du mir die sanfte Stunde? Dir, sprach sie, hab ich nichts getan, ich spielte nur mit deinem Hunde, und überhaupt, es ist nicht fein, ein Schäfer und stets schläfrig sein. Jedoch, was gibst du mir damit, so sollst du mich zum Scherze küssen. Nun, sprach der Schäfer, ist's zu spät, du wirst an mich bezahlen müssen. Drauf gab die gute Schäferin um einen Kuss zehn Küsse hin. Ende von Damötas und Phyllis.